WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen zur Freitag-Nacht-Ausgabe bei uns hier bei Domian. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, wie immer freitags. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heißt Annette und ist 58. Guten Morgen, Annette. Guten Morgen, Domian. Hallo, Annette. Weswegen rufst du an? Weil ich mit dir reden möchte. Ja, und über welches Thema? Entschuldige bitte, ich bin sehr heulig drauf. Mhm. Sag doch mal ein Stichwort. Stichwort ist amputiertes Bein vor einem Jahr. Das betrifft dich. Und, bitte? Das betrifft dich. Ja. Ja. Das betrifft eben mich und meinen Körper. Ja. Der mit einem amputierten Bein nicht wirklich zurechtkommt. Wie weit ist das Bein amputiert worden, Annette? Über den Knie, also Oberschenkel amputiert. Ne? Ja. Ja. Und warum wurde das gemacht voriges Jahr? Also ich hatte schon häufiger Gefäßschwierigkeiten im beiden Beinen und in dem linken Bein, was eben betroffen ist. Und da habe ich auch einen Bypass reinbekommen. Das hat sich dann aber einfach entzündet, war nicht mehr zu retten. Ich weiß nicht mehr so richtig, wie ich ins Krankenhaus gekommen bin. Ach so, das war quasi so eine Notaktion, dass man das Bein amputieren musste. Ja, es musste amputiert werden, ja. Große Gefahr drohte sonst. Richtig, genau. Warst du oder bist du starke Raucherin gewesen? Gewesen, ja. Gewesen. Und, und damit hängt das ja wahrscheinlich auch zusammen. Richtig, ja. Das heißt, man konnte mit dir gar nicht vorher das absprechen, ob das Bein amputiert wird? Nein, gar nicht. Das ist ja ein ungeheurer Schock, dann irgendwann aufzuwachen und das Bein ist weg. Ja. Und das war so absurd. Ich muss einfach sagen, das möchte ich auch gerne sagen, ich bin im Krankenhaus ganz wunderbar betreut worden. Aber natürlich ist das ein... man kann sich das nicht vorstellen, was das bedeutet. Ich lag dann auch im Koma 14 Tage lang und so weiter. Wie war das denn, als du dann aufgewacht bist? Wie war das, als du realisiert hast, oder es hat dir jemand gesagt, ich weiß es nicht, dass du amputiert wurdest? Wie war das? Schrecklich. Ich habe das nicht geglaubt. Guckt man dann unter die Decke? Hebt man die Decke hoch? Nicht sofort. Ich habe mir 2 oder 3 Tage, ich weiß das nicht mehr genau, ob es 2 oder 3 Tage gewesen sind, habe ich nicht drunter gucken wollen. Und dann nach den 2 oder 3 Tagen habe ich dann die Bettdecke zurückgeschlagen und geguckt und tatsächlich... Da ist mein Bein nicht mehr da. Du hast es wahrscheinlich, das hört man ja immer von amputierten Menschen, du hast es gespürt, obwohl es gar nicht da war. Oder nicht? Nein, da nicht. Da nicht. Heute ja. Heute hab ich Gefühle da drin. Ich kann ganz genau sagen, mein großer Zeh tut weh oder wie auch immer. Das kann ich sehr genau benennen. Ich stelle mir auch als weiteren Schritt ausgesprochen schwer vor, wenn man zum ersten Mal dann den Stumpf sieht, wenn der Verband abgenommen wird. Ja. Wie war das bei dir? Schrecklich. Schrecklich. Es gibt kein anderes Wort, was es besser beschreiben könnte. Mhm. Schrecklich. Und was ganz, ganz schwer ist, natürlich wurde ich bin dann natürlich von dieser Intensivstation in der Uniklinik in Kiel, bin ich weggekommen in eine Reha-Einrichtung. Mhm. Und natürlich wird man sofort sehr intensiv betreut und es helfen einem ganz, ganz viele Menschen. Aber was das bedeutet, ich habe das zu meiner wunderbaren Physiotherapeutin gesagt, wenn es mir nicht so blöde selber vorkäme, das zu sagen, ich muss es aber sagen, ich habe Todesangst, aus dem Bett rauszugehen und mich in den Rollstuhl zu setzen. Todesangst? Ja. Weil, wirklich. Kannst du das mal erklären, warum du Todesangst hast? Wie ich das erklären kann, weiß ich nicht genau, aber der Körper gehört einem nicht mehr. Mhm. Der ist, natürlich ist alles noch da, nur dieses eine Bein nicht. Und naja, das ist ja schon was sehr Einschneidendes, dass das nicht mehr da ist. Ist denn das von der Wunde her, ist das richtig verheilt mittlerweile? Ja, das ist alles gut. Mhm. Bekommt man denn in der Reha nicht auch solch, bekommt man das nicht trainiert, auch eine psychologische Hilfe, dass man das zu akzeptieren lernt? Alles habe ich bekommen. Und ich bin da auch ganz lange gewesen, also über ein halbes Jahr. Es hat nicht so geholfen bisher oder wirklich genutzt. Nein, ich habe ja auch natürlich ganz schnell eine Prothese bekommen, mit der ich dann versucht habe, eben ein in Anführungsstrichen normales Leben zu leben. Aber kannst du denn mit der Prothese umgehen? Nein. Das auch nicht. Gar nicht. Nein. Das heißt, das müsste man dir noch besser beibringen? Ja. Mit Sicherheit, das wird auch gehen, wenn ich mich denn selber dahin bringe, dass ich sage, ja, ich akzeptiere. Ah, ich verstehe. Wie lebst du? Lebst du alleine? Ja. Kein Partner, keine Familie? Nein, ich habe wunderbare Freunde, ich habe einen ganz wunderbaren Menschen, der mir zur Seite steht hier. Und aber alle anderen sind eben weit weg, ne? Mhm. Du hast gerade gesagt, dass du früher starke Raucherin warst. Ja. Ich hoffe sehr, dass du nicht wieder angefangen hast. Ich rauche nach wie vor. Du rauchst nach wie vor? Ja. Obwohl das Rauchen die Ursache dieses Unglücks ist. Eigentlich bin ich mir dessen sehr, sehr bewusst. Das ist mir sehr klar, ne? Mhm. Und ich tue es trotzdem. Gibt es andere Sachen noch, mit denen du versuchst, so dein Unglück zu betäuben? Nimmst du Tabletten oder trinkst? Ja, was? Nee, ich trinke. Ich trinke sehr viel Alkohol. Du trinkst sehr viel Alkohol. Mhm. Oh, da kommt ja eine ganze Menge dann zusammen. Ja. Das heißt, du bist Alkoholikerin? Ja. Bin ich. Boah, Annette, dann wundert mich das nicht, dass du das nicht akzeptieren kannst, was jetzt geschehen ist. Und dann wundert es mich auch nicht, dass du keinen Schritt nach vorne machen kannst in ein neues Leben. Mhm. Denn es gibt ja viele amputierte Menschen, die das sehr gut können, die auch am Anfang durch die Hölle gegangen sind, was man ja gut verstehen kann. Mhm. Aber die dann irgendwann eine Prothese haben und das ist natürlich nicht so wie vorher, aber dennoch wieder am Leben teilnehmen können. Ich bewundere diese Menschen auch wirklich, ne? Absolut. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ich würde mir wünschen, dass ich selber auch dort wäre. Bin ich aber nicht. Hast du denn vor dieser Operation auch schon getrunken? Ja. Was hast du beruflich früher gemacht? Also ich habe 35 Jahre lang ununterbrochen gearbeitet. Mhm. Eigentlich auch immer 6 Tage in der Woche, also richtig intensiv. Und was? Ich war teilweise im Einzelhandel, mhm. Möbel verkaufen. Mhm. Aber immer, dass ich auch sagen konnte, da stehe ich hinter, das finde ich gut. Mhm. Ich fühle mich da sehr gut aufgehoben. Aber es war anstrengend und sehr stressig. Ja. Mhm. Und ich merke jetzt, dass überrollt mich im Moment. Mhm. Ich habe die Kraft nicht mehr. Mhm. Die ist weg. Annette, wenn du mir das alles so erzählst, dann schreit es geradezu in mir, dir zu sagen, du musst in eine Klinik, in eine gute psychosomatische Klinik. Du musst die Sucht in den Griff bekommen. Ja. Ich glaube, so läuft der Weg. Du musst von dem Alkohol weg. Mhm. Natürlich aus gesundheitlichen Gründen auch von dem Rauchen. Und dann beginnt auch das Akzeptieren deiner jetzigen Situation. Ich glaube, so muss man das Pferd aufzäumen. Ja. Sonst sitzt du zu Hause, du bist sehr traurig, du bist seelisch sehr angeschlagen, du trinkst, du rauchst und du sackst immer noch mehr ab ins Unglück. Mhm. Und das muss aufgehalten werden. Ja. Ich glaube, in dem Fall, wo das so eine multiple Geschichte ist bei dir, dass das nur in einer guten psychosomatischen Klinik möglich ist, aber mit guten Chancen auch, das glaube ich. Mhm. Wenn du dich dazu entscheidest, glaube ich, dass du gute Chancen hast, ziemlich erholt und gut nach Hause zu kommen und ein neues Leben zu beginnen. Mhm. Aber du musst es auch wollen. Mhm. Im Moment habe ich das Gefühl, ich will das gar nicht mehr. Aber dann hast du dich ja schon aufgegeben, Annette. Ja. Aber das ist doch nicht richtig. Ich bin ganz sicher, dass es in, wenn auch vielleicht versteckt in dir, Sehnsüchte gibt, Freude gibt, oder Dinge, an denen du Freude hast. Es gibt, absolut, so, ja. Siehst du, all das gibt es noch. So, ich sage ja immer, solange man so ein kleines bisschen von diesen Dingen noch in sich spürt, muss man nach vorne gehen und darf sich nicht aufgeben und das Leben wegschmeißen. Versuche es erst. Aufgeben kann man immer noch. Ja. Annette, ich habe eine sehr erfahrene, gute Psychologin heute Nacht hier, die Magdalena. Mhm. Ich möchte, dass Magdalena dich jetzt berät, was für eine Klinik du anpeilen solltest für deine, für all deine Symptome. Mhm. Dann wird sie dir das sagen und dann musst du halt sehen, wie du das dann organisierst. Ja. Aber unternimm was. Ich würde mich so freuen, Annette, wenn meine Sendung geht noch bis zum 16. Dezember, das ist ja noch eine Weile hin, wenn wir, bevor ich die Sendung beende, wenn wir beide nochmal sprechen könnten und du mir erzählst, was passiert ist. Vielleicht nach der Sommerpause. Ach so, hast du eine Sommerpause? Ja, wenn wir vielleicht im September nochmal telefonieren, das würde mich sehr freuen. Mhm. Ja? Wollen wir mal so verbleiben? Ja, gut. Sehr gerne. Dann legst du bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich an. Und ich wünsche dir ganz viel Glück, ganz viel Kraft. Und versuche es. Es ist zu schade, jetzt schon zu sterben und aufzugeben. Mhm. Kraft brauche ich. Ja. Die kriegst du auch bei jedem kleinen Schritt, wo du merkst, ich habe einen Erfolg. Aber im Moment machst du ja gar keine Schritte zum Erfolg. Mhm. So, jetzt legst du bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute von Herzen. Sehr gerne. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50. Und hier sind Julia, 31, und Thomas, 35. Stimmt das? Hallo, Domian. Hallo. Das stimmt, genau. Ich kann per Freisprechanlage mit beiden sprechen. Genau, richtig. Ich höre es schon. Weswegen ruft ihr an? Wir rufen an, weil wir im November quasi unseren zweiten Geburtstag gefeiert haben. Wir waren am 13. November in Paris im Bataclan, als die Anschläge stattgefunden haben. Wie, ihr wart im Bataclan, in dieser Veranstaltungshalle oder in dem... Und habt ihr den terroristischen Anschlag, diesen schlimmen Anschlag, selbst miterlebt? Genau, sehr hautnah, ja. erste Frage vorab, wie geht's euch körperlich? Körperlich geht's uns gut. Uns ist nichts passiert zum Glück. Wir sind nicht verletzt worden oder da haben es andere schlimmer gehabt. Ja, aber das ist ja eines der schlimmsten Vorfälle in der letzten Zeit, terroristischer Vorfälle. Ich glaube, an die 90 Menschen sind gestorben. Ich glaube, ein paar Deutsche waren auch dabei, zwei Deutsche, bin ich ganz sicher mehr. Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, ob unter den Todesopfern Deutsche waren, aber es waren einige Deutsche mit im Saal auf jeden Fall. Genau, also in dem Saal hat eine Band gespielt, den Namen, der fällt mir gar nicht ein, wie hieß die Band? Eagles of Death Metal. Okay, genau, und ihr wolltet euch das anschauen und seid deshalb nach Paris gefahren? Genau, also wir sind nicht deshalb nach Paris, Thomas hatte tatsächlich Geburtstag, sowieso schon Geburtstag, und wir waren halt aufgrund des Geburtstags in Paris und dann hatte ich geguckt im Internet, ob nicht irgendeine coole Band spielt. Mhm. Und da wir Fans der Band sind, hatten wir halt Tickets für das Konzert und waren dann halt vor Ort. Nun war das ja, wie man das in den Medien mitbekam, ein ungeheuerlicher Vorgang. Beschreibt doch mal, wie ihr das vor Ort erlebt habt. Also es war so, wir haben die Vorband gar nicht mitbekommen, wir sind direkt zum Hauptakt hin und sind dann hoch auf den Balkon, weil man da frei Zugang hatte und man hatte eine super Sicht von da oben. Mhm. Und also man kann sich den Raum vorstellen wie ein Kino. Genau, es war wie ein altes Kino. Also man hatte unten den Innenraum und oben dann halt auch mit Bestuhlung, aber auch zum Stehen nochmal so ein Balkon. Mhm. Und wir standen halt oben. Und ich glaube, nach dem sechsten Lied war es dann halt so, dass man halt plötzlich Salven von Maschinengewehrschüssen gehört hat. Mhm. Das hat natürlich dann auch erst eine Weile gedauert. Wir hatten dann auch tatsächlich Sichtkontakt darunter. Nun hattet ihr das Glück und habt oben gestanden auf dem Balkon. Genau. Die Schüsse waren unten zu hören. Genau, die Schüsse waren unten. Die kamen von der anderen Seite von der Bühne und deswegen war man dann natürlich auch neugierig und hat auf die andere Seite vom Saal geguckt. Ja. Habt ihr das sofort realisiert, dass das wirklich Schüsse sind und dass große Gefahren droht? Nee, gar nicht. Also ich habe auch jetzt das Gefühl im Nachhinein, dass diese paar Sekunden Minuten waren, weil einem 10 Millionen Sachen durch den Kopf gehen. Also man denkt, ist das vielleicht, gehört das irgendwie zur Show, ist das ein Gag? Mhm. Selbst als ich den Attentäter dann tatsächlich gesehen habe, habe ich mich noch gefragt, ob sich da jemand halt einfach nur einen Witz erlaubt, ob es zur Show gehört oder jemand halt wirklich nur einen Witz macht. Und irgendwann hatte ich das Publikum dann vor Augen, was wirklich vor dem Attentäter geflohen ist, Richtung Bühne. Und es war halt wie eine Welle durchs Publikum. Und dann hat es auch schon angefangen, dass alle es realisiert haben und Panik war und Leute geschrien haben. Und ja, dann geht natürlich alles auf einmal super, super schnell. Die Attentäter sind dann reingestürmt in den Saal. Genau. Ja. Was habt ihr dann gemacht? Wir sind dann auf dem Balkon Richtung Bühne, weil da halt auch ein Treppenhaus war, was runtergeführt hat. Und ja, wir sind halt mehr oder weniger echt instinktiv der Masse gefolgt und sind dieses Treppenhaus runter. Da war dann auch eigentlich direkt ein Ausgang. Wir haben es aber nicht geschafft, den Ausgang rauszunehmen, weil dann tatsächlich Schüsse gefallen sind in die Mauern neben uns. Wobei ich es spontan gedacht hätte, dass ihr oben auf dem Balkon bleibt, weil da wart ihr doch eigentlich zunächst geschützt, oder nicht? Ja, es war, glaube ich, einfach instinktiv. Instinkt, wenn die Menge rennt, dann rennt man einfach mit. Ja, genau, ja. Ihr hattet ja die Attentäter gesehen von oben. Einen, genau. Einen. Ja. Wie könnt ihr den beschreiben, wie er aussah? Wie jeder andere im Saal, der wäre sonst ohne das Gewehr, wäre der vielleicht gar nicht aufgefallen. Bitte? Ohne das Gewehr wäre der wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Der war jetzt auch nicht irgendwie sonderlich schwarz gekleidet oder irgendwie sonst was. Ja. Normaler junger Mann, südländischer Herkunft, keine Ahnung. Also nicht maskiert? Nein. Nein. So, ihr seid der Menschenmenge nach unten gelaufen. Und dann? Genau, also wie gesagt, da wurde uns dann mehr oder weniger der Weg abgeschnitten und dann sind wir im Treppenhaus wieder nach oben gerannt und sind dann letztendlich, haben wir uns im Raum verbarrikadiert, der dann auf dem Weg lag und haben uns dann mit 30 anderen Leuten verbarrikadiert in diesem Raum. Mhm. Und haben dann halt irgendwann die Tür zugemacht. Alles, was in diesem, das war der Backstage-Raum der Band, die aber nicht da war natürlich. Mhm. Und haben halt Sofa, Kühlschrank, alles, was in diesem Raum war, vor diese Tür getan, weil wir natürlich alle panische Angst hatten. Mhm. und nicht wussten, was draußen passiert. Und dann habt ihr mit 30 Leuten in diesem Raum gesessen und genau. Habt gehört, habt ihr währenddessen immer noch Schüsse draußen gehört im Kino, in dem Veranstaltungsraum? Ja, erst ist uns bewusst geworden, die sind uns auch hinterhergelaufen durch das Treppenhaus, die sind wirklich in dem Flur vor der Tür gewesen und die haben dann auch direkt versucht, in den Raum reinzukommen. Wie haben die das versucht? Oder wie haben die es gemacht? Das weiß ich jetzt so genau gar nicht mehr, aber die haben nachher hat der eine sich als Polizist ausgegeben und hat versucht, wie gesagt, uns zu täuschen. Ich meinte, dass er von der Polizei wäre, damit wir dann die Tür öffnen. Aber wir hatten natürlich alle Angst und haben die Tür nicht geöffnet. Mhm. Aber die haben nicht, oder der hat nicht in die Tür oder in das Schloss reingeschossen? Nein. Nein. Also, die haben uns gegengedrückt. Die war nicht abgeschlossen, soweit ich mich erinnern kann. Wir hatten aber alles dagegen gestellt und lagen halt mit allen Leuten mit dem Rücken zur Tür und haben mit allen Leuten dagegen gedrückt. Und der hat einfach so versucht reinzukommen, dass sie da nicht reingeschossen haben. Das war eine Stahltür. Das war eine Brandschutztür. Also, was ist das? Wie kann man sich die Atmosphäre vorstellen? Da sind 30 Leute in einem verbarrikadierten Raum und haben Todesangst. Sagt man da was? Schreien die Leute? Wie ist das? Nee, gar nicht. Also es war wirklich, wir sind rein, haben uns verbarrikadiert, ohne dass irgendwas abgesprochen wurde, haben sich alle auf den Boden gelegt und waren alle mucksmäuschenstill. Weil bevor, was der Thomas gerade gesagt hatte, bevor die in den Raum wollten, wussten wir ja gar nicht, ob die wirklich realisiert haben, dass wir jetzt alle in diesem Raum sind. Das heißt, wir haben wirklich versucht, uns ganz ruhig zu verhalten und keinen Mucks zu sagen, weil wir wirklich Todesangst hatten. Also wir wussten halt nicht, wie oft wir reinkommen. Genau. Hattet ihr denn in dieser Phase dieser Dramatik, kam euch da schon durch den Kopf, dass es ein Terroranschlag? Ja, also ich glaube in dem Moment schon, oben auf dem Balkon, als man wirklich realisiert hat, da hat gerade jemand mit einem Maschinengewehr in die Menge geschossen, war das, glaube ich, auch. Also wenn man so ein bisschen, war das aus der politischen Lage heraus, hat man das, glaube ich, dann schon realisiert, das ist ein Terroranschlag. Auf dem Weg in diesen Raum, in den ihr euch dann geflüchtet habt, habt ihr da schon verletzte oder tote Menschen gesehen? Nein, also ich kann mich da jetzt nicht erinnern, dass wir auf dem Weg nach oben schon... Es ging auch alles zu schnell. Mhm. Man hat einfach nur funktioniert und ist gelaufen. Und wie lange wart ihr dann? So richtig umgeguckt. Ja, wie lange wart ihr dann in diesem Raum? Etwas über 3 Stunden. Über 3 Stunden? Ja. Wir haben dann mehrere Schusswechsel vor der Tür gehört. Wir hatten Fenster in dem Raum zu einer Seitenstraße, wo man dann die Sirenen gehört hat. Da hat man sich dann erst sicher gefühlt, weil Sirenen kommen. Dann hat alles gedauert. Dann waren mehrere Schusswechsel. Mhm. Dann wurde viel geschrien von den Einsatzkräften von unten. Und die Terroristen haben geschrien. Die haben, wie wir nachhinein erfahren haben, verhandelt. Aber das war für uns natürlich auch alles sehr befremdlich, weil sie ja kein Französisch reden. Mhm. Das lief halt natürlich alles auf Französisch ab. Während dieser 3 Stunden, das erscheint mir ungeheuer lang in solcher Situation, habt ihr euch da mit den anderen unterhalten? Oder habt ihr mit dem Handy, habt ihr telefoniert? Was habt ihr gemacht? Also wir haben durchaus mal mit den, die neben mir saßen, hat man mal geflüstert und panisch natürlich gefragt, was wird da gesagt, was sagen die Attentäter, was sagt die Polizei. Mhm. Die kompletten 3 Stunden durch haben wir uns alle nicht getraut, laut zu reden. Weil relativ zum Schluss, als die Attentäter dann wirklich vor der Tür standen und nicht sicher waren, ob die wissen, dass wir da drin sind, da wollten wir uns nicht verraten. Was geschah dann nach diesen 3 Stunden? Wie seid ihr da rausgekommen? Also, was der Thomas gerade eben schon gesagt hat, gab es dann tatsächlich eine Zeit lang eine Verwirrung. Ist die Polizei vor der Tür? Ist das ein Attentäter? Und auch die Polizei war sich nicht sicher, sind wir Attentäter oder sind wir Geisel? Mhm. Das hat sehr, sehr lang gedauert und war auch eine sehr angespannte Situation, weil wir natürlich teilweise dann tatsächlich auch Angst vor der Polizei hatten, weil wir wussten, die wissen nicht, wer wir sind. Und irgendwann war es dann aber klar, dass es die Polizei ist und dann haben wir die Tür freigeräumt und sind dann halt alle Mann raus. Wie hast du oder wie habt ihr beide, Julia und Thomas, dann dieses Rausgehen erlebt? Was habt ihr gesehen? Das Rausgehen war sehr stressig, sehr schnell. Die haben uns sehr forsch behandelt, möchte ich mal sagen. Die haben uns rausgebracht, getrieben und immer weiter angetrieben. Ich denke mal, deswegen, damit wir uns nicht großartig umgucken. Aber wir können uns natürlich daran erinnern, wir sind durch die komplette Konzerthalle gelaufen und mussten über einige Leichen steigen. Über einige Leichen steigen? Ja. Mhm. Wenn ich mich recht erinnere, ist ein Attentäter erschossen worden und zwei haben sich selbst in die Luft gesprengt. Genau. Das stimmt, ne? Ja. Ja. Habt ihr davon etwas mitbekommen, von diesem sich selbst in die Luft sprengen? Ja, wir haben die Granatenschläge gehört oder diese Explosion von den Gürteln. Und der Letzte, der erschossen wurde, der ist direkt vor unserer Tür erschossen worden und ist dann wohl auch, wie man gehört hat, auf seinen Sprengstoffgürtel gefallen, der dann detoniert ist, direkt vor unserer Tür. Das war dann schon wirklich ein sehr extremer Moment und war sehr laut. Das heißt, als ihr rauskamt, habt ihr diesen zerfetzten Attentäter auch gesehen? Der lag direkt vor der Tür. Wir mussten dann rübersteigen, sind dann aber auch ziemlich durch die Einsatzkräfte vorangetrieben worden, dass wir gar keine Zeit hatten, das großartig zu realisieren. Mhm. Wo haben die Einsatzkräfte euch dann hingeführt, nachdem ihr draußen wart aus dem Raum? Wir wurden dann wirklich einmal über die Bühne durch den ganzen Saal durch und dann in eine Seitenstraße. Also die hatten da so ein Notlager dann aufgebaut für alle, die gerettet worden sind. Mhm. Und da wurden wir dann erstmal eine Weile festgehalten, weil die Polizei natürlich auch gucken musste, sind dann noch Leute vielleicht, von denen wir nicht wissen, Attentäter im Bataclan. Und dann wurden unsere Personalien aufgenommen und man wurde versorgt und da waren wir dann auch nochmal eine Weile. Und ihr beiden seid vollkommen unverletzt da rausgekommen? Ja, eigentlich. Alle in unserem Raum aber. Also alle, die bei uns in diesem Raum waren, sind alle unverletzt. Der Raum war euer großes Glück und dass ihr da reingefunden habt. Nur wenn man sowas hört, wenn man sowas erlebt hat, denkt man ja, dass man jetzt erstmal für die nächsten Jahre schwer erschüttert und traumatisiert ist. Wie geht es euch heute seelisch? Uns geht's Gott sei Dank sehr, sehr gut. Uns geht's wirklich gut. Wart ihr danach irgendwo in psychologischer Betreuung? Ja, wir waren dann bei der LVR-Klinik. Wir hatten extra aufgrund von diesen extremen Vorkommnissen dann so einen Sondertermin etwas früher bekommen. Hier in Deutschland? Da wir auch wir waren in Köln und wir hatten schon einen Urlaub im Dezember geplant. Wir wollten einen Monat zusammen nach Australien, wo wir dann auch viel wandern sind, in der Wüste alleine unterwegs. Ah. Dann haben wir auch gesagt, wir möchten lieber vorher mit jemandem Professionellen sprechen, bevor dann nachher vielleicht Angstattacken oder irgendwas unterwegs ausgelöst wird und wir dann hilflos dastehen. Mhm. Und nach dem Gespräch mit der Therapeutin, die sagte, wir wären sehr gefestigt und würden das sehr gut wegstecken, da sind wir auch sehr dankbar für. Das ist ja super. Und das heißt, der Urlaub hat dann auch gut geklappt und ihr habt Abstand nehmen können. Genau, also es war halt echt das Beste eigentlich, was passieren konnte, dass wir wirklich total aus dem Alltag rausgerissen worden sind und da echt richtig Distanz zu kriegen konnten. Ich habe damals danach, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, einige Videos gesehen. Die hat, glaube ich, ein Besucher des Bataclans selbst gedreht. Und da kann man furchtbare Szenen sehen, dass eine schwangere Frau ganz lange an einem Fenster hängt und ein Schwerstverletzter, der seine Beine nicht mehr bewegen kann, robbt sich so über die Straße oder aus dem Raum raus. Habt ihr diese Videos auch gesehen? Ja. Also man ist dann ja trotzdem neugierig. Man hat Gedächtnislücken natürlich auch so ein bisschen, alles so schnell gegangen ist. Deshalb kann man sich dann irgendwie doch nicht davon befreien, natürlich mal das Internet zu durchforsten und irgendwie sich schlau zu machen. Aber reißt das dann nicht wieder die Wunden auf, wenn man das sieht? Ja, schon, aber man hat halt geguckt, weil man gehofft hat, dass man irgendwie nochmal einen anderen Blickwinkel kriegt und nochmal vielleicht eine andere Perspektive weil man natürlich auch immer sich selber so fragt, was wäre wenn? Was wäre, wenn wir sofort rausgelaufen wären und nicht in diesen Schusswechsel gekommen wären, in diesen Schussfeld? Oder was wäre passiert, wären wir nicht rechts, sondern links? Und das versucht man natürlich so ein bisschen, dieses Fragezeichen irgendwie wegzukriegen, indem man Augenzeugenberichten von anderen halt liest und sich anguckt. Wie ist das denn heute für euch? Die Sicherheitssituation überall in den Ländern, in westlichen Ländern, ist ja hoch angespannt. Welchen Gefühlen bewegt ihr euch jetzt bei öffentlichen Veranstaltungen? Ihr habt gerade gesagt, ihr wart seit Kölner auf dem Karneval zum Beispiel, sofern ihr Karneval gefeiert habt. Wie ist das? Also grundsätzlich kommen wir damit schon gut zurecht, obwohl wir jetzt auch sagen müssen, wir waren seitdem auch nicht mehr auf einem Konzert. Wir sind jetzt nächste Woche Dienstag, spielen die Eagles of Death Metal wieder in Paris. Und das wird dann tatsächlich auch, da fahren wir extra nach Paris und das wird tatsächlich das erste größere Konzert wieder, wo wir hingehen. Ach, das ist ja interessant. Spielen die in diesem Raum, in dem Bataclan? Nein, das ist noch beschlossen, auf längere Zeit auch. Die wollen einfach ihr Konzert zu Ende bringen. Ich hatte jetzt fast getippt, dass ihr erstmal die nächsten 10 Jahre nicht mehr nach Paris fahren werdet, wenn man eine solche Assoziation hat. Aber das ist genau nicht der Fall bei euch. Ja, kann also, Paris ja auch nichts für. Also, wäre trotzdem eine schöne Stadt. Wir sind uns auch beide einig, dass das der falsche Weg ist, wenn man Angst hat nach einer Terroranschlag, das ist genau, was wir erreichen wollen. Und absolut. Wenn wir damit anfangen, dann wird das, glaube ich, ein schlechtes Ende nehmen und man muss mal nach vorne gehen. Das heißt, die Band hatte das, glaube ich, damals auch angekündigt, dass sie irgendwann zurückkommen möchte und wieder ein Konzert geben will. Wann ist das? Nächste Woche, sagst du? Am Dienstag. Nächsten Dienstag. Das wird wahrscheinlich ein riesen Event sein. Es werden sehr viele Leute da sein. Ja. Ja, das von der Band wurde auch organisiert, dass alle Überlebenden dann auch Gratiskarten bekommen. Mhm. Und wir sind über eine Facebook-Gruppe mit mehreren in Kontakt und es ist für uns natürlich auch interessant, Leute zu treffen und sich mit Leuten auszutauschen, denen dasselbe passiert, dasselbe erlebt haben. Genau. Es gab ja auch noch andere Deutsche, die dabei waren und auch gerettet wurden. Habt ihr mit denen Kontakt? Mhm. Genau, ja. Mit denen haben wir mit einigen Deutschen Kontakt, die auch da waren, mit denen wir uns auch viel ausgetauscht haben. Und die weil es halt auch echt gut tut, mal mit einem Deutschen zu reden. Also weil die meisten Leute da vor Ort waren nur als Franzosen. Mhm. Und da ist dann natürlich einfach eine Sprachbarriere. Also ihr beiden habt ja wirklich, das ist euer zweiter Geburtstag gewesen. So, so abgedroschen, dass es immer klingt, aber das ist wirklich so. Nee, ihr seid das ist auch wirklich so. Dem Tod wirklich kurz entronnen. Knapp entronnen. Absolut, ja. Ich freue mich sehr, dass ihr angerufen habt und uns das erzählt habt. Man hört so wenig in den deutschen Medien von Deutschen, die dort anwesend waren. Insofern vielen Dank für die Schilderung und ich finde das wirklich hochrespektabel, dass ihr da so offensiv mit umgeht und ich freue mich, dass ihr auch jetzt so entspannt weiterleben könnt und nicht zu sehr gezeichnet seid davon. Dankeschön, Julian. Dann wünsche ich euch eine gute Reise nach New York, wollte ich gerade schon sagen, nach Paris und einen guten Aufenthalt und ein gutes Konzert am Dienstag. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für den Anruf. Tschüss, ciao. Mach's gut, tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr und 32 Sekunden haben wir und ich möchte euch gerne kurz das Thema nächste Woche sagen. Das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt, das passt ein bisschen zu auch gerade dem Gehörten, das Thema heißt extrem brutal. Ich möchte mit Opfern von schwerster Gewalt nächste Woche sprechen, also von krimineller Gewalt, häuslicher Gewalt, terroristischer Gewalt, sexueller Gewalt und sofern Täter bereit sind zu sprechen, vielleicht auch Täter, die schon eine Strafe hinter sich haben, wegen extremer und brutaler Gewalt, gerne auch mit Tätern. Also wenn ihr darüber mit mir sprechen möchtet, mit solchen Erfahrungen, extrem brutal, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft nächste Woche vor der Sendung oder auch während der Sendung an. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Thema extrem brutal. Heute ist es extrem offen, das Thema. Also ihr könnt euch zu jedem Thema melden, das euch interessiert. Und ich freue mich und bin gespannt auf Pierre. Pierre ist 32. Guten Morgen, Pierre. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Pierre. Toll, dass ich mal mit dir spreche. Und ich mag dich wirklich sehr. Dankeschön. Aber ich glaube, ich kann jetzt nicht mit dir sprechen. Man hat den beiden Themen, ehrlich, mein Thema, das ist, meine Güte. Viele würden denken, das wird eher in die lustige Runde passen, so, ja. Lieber Pierre, du kannst sehr gerne mit mir sprechen, denn das ist ja nun Prinzip dieser Sendung, dass alle Themen. Nee, aber wirklich. Also ehrlich, ich wollte dir das nur sagen, deshalb bin ich dran geblieben, sonst hätte ich eigentlich schon aufgelegt. Es tut mir wirklich sehr leid, ja, dass ich angerufen habe, also jetzt heute angerufen habe, ja. Mhm. War halt wirklich für mich jetzt der falsche Zeitpunkt. Ja. Okay, sollen wir denn so verbleiben, dass wir dich dann am Montag nochmal anrufen, dann unterhalten wir uns am Montag nochmal. Ja. Ja, sollen wir es so machen? Gerne. Ja, okay. Okay. Und es ist wirklich okay, du möchtest wirklich jetzt nicht sprechen? Ja, nein, ich hätte wirklich eine ganz ehrliche Frage mal an dich. Ja. Mhm. Aber aber wirklich, ich kann das jetzt nicht, ja. Gut, dann respektieren wir das auch. Und Dankeschön. Und wir beide verabreden uns dann für Montag. Meine Redaktion wird dich wieder anrufen und wir reden dann miteinander. Ja, das wäre sehr nett. Dankeschön. Dann bis Montag, Pierre. Danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Dann machen wir weiter mit um 1.35 Uhr mit dem Peter. Peter 36. Guten Morgen, Peter. Ja, hallo, servus. Hallo, Peter. Geht das so mit der Lautstärke? Ich habe das Fernsehen jetzt etwas leiser. Bitte? Geht das mit der Lautstärke? Ich habe das Fernsehen etwas leiser gemacht. Jetzt. Das ist gut. Am besten den Ton ganz weg, dann können wir völlig entspannt reden. Ja. Das ist super. Lieber Peter, weswegen rufst du denn an? Ja, eigentlich wegen Wölfe, das Thema hatten wir ja gestern. Ah, genau. Aber, die Wölfe. Aber mir liegt noch was anderes auf der Zunge, und zwar der Typ mit der Muschiphobie, der da diesen Muschiduft nicht vertragen konnte. Diese Story, die fand ich irgendwie als, irgendwie erdacht oder erlogen oder sowas, aber du bist ja ziemlich schnell drauf eingestiegen, beziehungsweise hast du selbst bemerkt, dass es so ist. Gut, das war jetzt vor zwei Wochen, glaube ich. Genau. Also das war ein absoluter Spinner oder so. Also ich finde, also ein bisschen übertrieben mit der ganzen Geschichte, weil sowas habe ich ja noch nie gehört. Was meinst du, was ich hier schon alles gehört habe, was ich auch noch nie gehört habe? Und das stimmte dann. Also manchmal ist es ganz schwierig, das auseinanderzuhalten. Kommen wir von der Muschi zu den Wölfen. Ja, genau. Also das war ja gestern ein kurzes Thema oder wurde ja angeschnitten. Da habe ich gedacht, rufe ich heute nochmal für an. Ja, also ich sag's mal eben vielleicht für die gestern nicht dabei waren. Wir hatten gestern zwei Anrufe. Einmal eine Anruferin aus Niedersachsen, die sich darüber sehr beklagte, dass die Wölfe sich auch in Niedersachsen immer mehr ausbreiten und sie Angst vor einem Spaziergang hat, Angst mit den Hunden rauszugehen, und die Bauern haben Angst um ihre Tiere und die Schäfer um ihr Schaf und so weiter. Und am Ende rief dann noch eine Hundetrainerin an und sagte, sie findet es toll, dass etliche Wölfe wieder in Deutschland sind und die sind sehr scheu und da muss man sich halt ein bisschen auf einrichten und dann funktioniert das schon so. So, das war jetzt die Schnellzusammenfassung zu gestern. Das ist richtig, genau. Ja, bei uns gibt es ja auch im Raum Hessen hier unten, Frankfurter Raum, nördlicher Frankfurter Raum, gibt es natürlich auch ein paar Wölfe, also so ein, zwei Rudel, denke ich mal. Auch schon, ich bin völlig baff, dass die so weit jetzt auch schon im ehemaligen Westdeutschland so verbreitet sind. Das wusste ich gar nicht. Ja, man sieht sie halt ganz selten, aber wenn man dann irgendwie mal joggen geht oder so, ab und zu mal am Waldrand oder bei einer Lichtung oder jetzt im Winter, wenn man sich da mal auf einen Hochsitz setzt oder so, kann man sie mit einer gewissen Zeit eben, kann man sie auch mal vorbeiziehen sehen. Du hast sie gesehen? Ja, also dauert eine Weile, muss halt ein bisschen Zeit mitbringen oder so. Wie viel waren das in dem Rudel? 8, 9 Stück, ja. Bestimmt, ja. Und da ist auch mal, stand auch in der Zeitung, ist mal einer hier bei der A66 sogar überfahren worden. Weil die, wie gesagt, also soll auch mal die Straße wechseln. Ja, natürlich. Ja, was ist denn deine Position, Peter? Bist du für Wölfe in Deutschland oder sagst du nein? Also ich hab noch keine Angst davor. Ich habe es halt nur gesehen und ich denke auch, dass sie mit Sicherheit auch irgendwie mehr Angst vor Menschen haben als ein Mensch vor den Wölfen. Also ich weiß nicht, ist irgendwie ein Hype oder wird ein bisschen übertrieben. Ich denke mal, die sind genauso scheu und wild wie andere Wildtiere auch. Ich denke mal, wenn sie vielleicht Tollwut haben oder irgend sowas in der Richtung, dann kann es vielleicht passieren, dass sie da vielleicht mal stehen bleiben, vielleicht auch einen Menschen bedrohen, aber gut. Ich glaube kaum, dass ein angreifen. Also die Gefahr mit Tollwut besteht ja auch, wenn ein Fuchs Tollwut hat, da kann man ja auch sich verletzen. Also ich tendiere irgendwie auch dazu, das gut zu finden, dass der Wald wieder richtiger Wald wird, und da müssen wir Menschen uns halt ein bisschen drauf einstellen. Aber ich habe es ja gestern schon erzählt, meine Erfahrungen aus Nordskandinavien sind, dass die sehr, sehr scheu sind, die Wölfe. Richtig, so denke ich das auch. Also laufen ich habe also noch keine direkte Kontakt oder Begegnung gehabt. Also wenn dann nur auf Distanz, dann drehen die sich rum, gucken, und wenn du dich da nähern willst oder so, sind sie schon weg. Mhm. Also, und deswegen abschießen, weiß ich nicht. Vielleicht höchstens die Zahl dezimieren, denke ich mal, dass die Population nicht so übertrieben ist dann und auch nicht überhand nimmt. Aber ansonsten da... Also hättest du nichts dagegen? Nee, auf gar keinen Fall. Mhm. Gut. Nee, gehört auch dazu, ja. Das gehört dazu, ja, genau. Vielleicht haben wir auch eine zu rosa-rote Vorstellung von Wäldern mittlerweile, dass das alles so idyllisch sein muss. Das ist eben auch Wald. So war der Wald früher auch. Der Wald war auch immer ein Ort der Gefahr und nicht nur der Waldromantik. Ja, sicherlich. Mhm. Und ich denke auch, dass die Tiere sich dann auch selbst dezimieren, ja, auch die, da haben die Jäger halt weniger zu tun, dann werden sie halt wieder die Wildschweine quasi wieder, ja, ich sag mal, in der normalen Kontrolle behalten und genau. Auch die Hirsche, die dann die Bäume da anknabbern und die kleinen Pflänzlein. Genau. Da denke ich mal, werden die Wölfe das dann auch wieder ausgleichen, dann in dem Sinn. Also, ein Befürworter. Irgendwie ein Befürworter der Wölfe in Deutschland. Liebe Rita, danke. Ja, ich hatte euch ja gefragt, was ihr dazu denkt. Vielleicht kommen da noch mehr Anrufe heute oder auch nächste Woche. Ich finde es interessant. Ja. Vielen Dank für deinen Anruf, Peter. Alles klar. Alles Gute. Danke. Alles Tschüss. Gute dir auch. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Und hier ist der Alexander, 33. Guten Morgen, Alexander. Guten Morgen. Um was geht's? Ja, ich habe ein kleines Problem mit meiner lieben Verlobten. Mit der Verlobten? Ja. Was ist das denn für ein Problem? Das Problem ist, ich hatte vor einiger Zeit einen Handgelenksbruch und mein Handgelenk ist dadurch steif geworden. Mhm. Und wir haben halt so einen kleinen Fetisch gehabt als Vorspiel vom Sex und dadurch, dass ich ein steifes Handgelenk jetzt habe, kann ich sie halt nicht mehr so befriedigen wie vorher. Und das ist du hast doch noch eine ganz schön schwere Sache für uns. Ja, Moment mal, aber du hast doch noch ein anderes Handgelenk. Ja, aber das ich bin halt Linkshänder und das funktioniert halt nicht mit der rechten Hand. Also da hatten wir immer so ein Ritual und ich probiere das auch immer so ein kleines bisschen zu unterdrücken. Darf ich fragen, was für ein Ritual das war oder ist? Es ist eigentlich relativ klassisch. So, aber sie mag es halt sehr, sehr gerne und ja, was soll ich sagen? Das heißt, wenn du mit der Hand sie befriedigst, oder wie? Ja. Ja. Ja, und genau das geht halt jetzt nicht mehr. Aber Mensch, auch wenn du Linkshänder bist, das kann man doch umtrainieren auf die andere Hand. Ja, aber das geht halt mittlerweile seit Wochen so und ich weiß ganz genau, ich meine, ich gucke in ihre Augen und ich schäme mich halt dafür, dass ich das nicht mehr so kann wie früher. Entschuldigung, ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen albern. Nee, das ist nicht albern, das ist ein ganz schön großes Problem für mich. Ja, aber das kommt auch, wie reagiert sie denn? Gibt sie dir auch das Gefühl, dass du dich da ein wenig schämen solltest? Nein, gar nicht, bloß ich schäme mich dafür. Sprichst und ich sehe das ja in ihren Augen, dass sie sich nicht befriedigt fühlt und dass sie dann auch nicht weitermachen kann. Weil das ist ja im Endeffekt so, Petting nennt man das ja, hat man früher in Bravo-Sprache genannt. Unterhaltet ihr euch darüber? Ja, dann im Nachhinein natürlich schon, weil ich dann nicht mehr kann. Und was sagt sie, wenn du das, hast du es ihr so erzählt und erklärt wie mir auch gerade? Ja, es fällt mir schwer. Es fällt mir sehr, sehr schwer. Aber das solltest du, finde ich. Also ja, das darf nun wirklich nicht zu einer Störung der Beziehung oder der Sexualität führen. Du lieber Himmel. Ja, Domian, du weißt auch, wie das ist. Wenn du als Kerl halt mal einmal so, ne? Ja, aber, so und du weißt, du hast eine Frau einmal raus und weißt ganz genau, was sie will und dann funktioniert das auf einmal nicht mehr. Ja, da muss man sich jetzt damit mit der neuen Situation arrangieren. Mein Gott, wie viel wirklich schwerst behinderte Menschen gibt es, die ihre Sexualität leben und gut leben und sich auch mit allem arrangieren. Und jetzt ist bei dir dieses passiert, was natürlich sehr bedauerlich ist für dich, dass du das Handgelenk nicht mehr richtig bewegen kannst. Aber das darf doch nicht zu einem ernsthaften Konflikt führen. Wenn du dich so ungut dabei fühlst, dann leg ihr das doch klar auf den Tisch und sprecht intensiv und ausführlich darüber. Muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht. Warum nicht? Und das ist ja mein Problem, deswegen habe ich ja angerufen. Ja, aber du hast es mir doch ganz normal erklärt. Ja, und das ist das Ding, das kann ich gegenüber meiner Frau nicht sagen. Vielleicht kannst du es mir besser erklären, weil ich ein Kerl bin und wir hier sachlich darüber reden können. Wahrscheinlich schon, ja. Das ist das Ding. Was machen wir denn da? Du musst es versuchen. Kann ich? Ja. Kann ich nicht? Gibt's nicht. Kann ich, gibt's nicht, ja. Wirklich? Ist halt ein bisschen schwer, weil ich sag dir ganz ehrlich, ich bin ein gestandener Mann, bloß das war halt immer so ein kleines Highlight bei uns in einer sexuellen Beziehung. Mhm. Und das ist halt verloren gegangen dadurch. Aber ich finde eigentlich... Bitte, ja? Ja. Ja, bitte. Ja, ich höre zu. Nee, wenn du sagst, ich bin ein gestandener Mann, dann der gestandene Mann muss auch so viel Rückgrat haben und dann auch Tacheles reden mit der Frau und sagen, pass auf, das geht leider nicht so, es tut mir total leid, lass uns mal darüber eine Runde reden. Das gehört auch dazu, zum gestandenen Mann. Da hast du wohl recht. Finde ich schon, ja. Das stimmt. Wie aber die andere Seite ist, ja, bitte, dass es mir peinlich ist. Es ist mir einfach derbe peinlich. Auch das musst du ihr sagen. Auch, genau das musst du ihr auch sagen, dass es dir peinlich ist. Aber ich meine, ich bin 33 Jahre alt, meine Güte. Und ich, sie hat den geilsten Sex der Welt und ich kann meine Frau nicht mehr befriedigen. Und das tut mir weh. Und hundertprozentig werdet ihr neue Wege finden, Alexander. Hundertprozentig. Wie ist die Beziehung ansonsten? Die Beziehung ansonsten, wir haben ich habe zwei wunderschöne Stiefsöhne. Mhm. Sind zwar nicht meine, aber die kamen in die Beziehung mit rein. Mhm. Und unsere Beziehung läuft super. Wir haben ein kleines Eigenheim und leben wunderbar zusammen. Das heißt, du hast auch das Gefühl, dass deine Freundin, deine Frau, deine Freundin dich sehr liebt. Da gehe ich von aus ganz stark, ja. Und dass ihr ein gutes Einvernehmen miteinander habt. Ja, so, also. Das ist doch die allerbeste Grundlage. Wahrscheinlich wäre sie ganz entsetzt, wenn sie uns jetzt zuhören würde. Ich wette fast drauf, dass sie sagen würde, mein Gott, Alexander, warum sagst du es mir nicht? Das ist doch nicht so schlimm, das kriegen wir hin. Ja, aber das Ding ist halt, dass ich es halt wieder richtig gut machen will. Und es klappt halt einfach nicht so. Und das ist halt das Ding, was mir peinlich ist. So, nehmen wir mal diesen Anruf als ersten Schritt, dass du deinen Mund aufmachst und dass du erzählst und erklärst. Jetzt hast du es mir erzählt. Der nächste Schritt ist, dass du es ihr erzählst, dass du mit ihr darüber sprichst. Alexander, ich sag's nicht, um dich zu beschwichtigen. Ich bin absolut sicher, dass ihr das gut in den Griff bekommt, wenn du einmal diese Angst- und Schamschwelle überwunden hast. Ganz sicher. Ich probier's. Bitte? Aber ich probier's. Aber es ist mir sehr, sehr, sehr, sehr peinlich. Ja, egal. Musst du durch. Beiß auf die Zähne, musst du durch. Ja. Ein ganzer Kerl muss da durch. Ja. Alexander. Ja, du lachst darüber. Nein, ich lach dich aus. Für mich ist das ganz schön hart. Ja, nein. Ich lach dich aus. Das missversteh bitte nicht. Bitte sprich sie an und geh über deinen Schatten, dass dir das unangenehm ist. Und ich sage dir hundertprozentig, das wird gut danach. Na, ich probier's. Ich drück die Daumen. Alles klar. Und Domian, ich möchte mal für meinen Vorsprecher, möchte ich sagen, was er über die Wölfe erzählt hat, ne? Ja. Top, top, top. Bist du auch für? Ja. Ist auch deine Meinung. Okay. Ja. Gut, vielen Dank auch noch für die Meinungsäußerung, Alexander. Alles Gute. Okay. Jo, und danke. Viel Glück. Tschüss, ciao. Jo, dir auch, tschüss. Hier ist Annika. Annika ist 41. Guten Morgen, Annika. Guten Morgen. Hallo, Annika. Weswegen rufst du an? Also meine Schwester, die ist von meinem Bruder missbraucht worden. In welchem Alter war sie? Zwischen 4 und 5. Und wie alt war damals der Bruder? Also der ist 10 Jahre älter. Mhm. Also zwischen 14 und 15. Ja. Der Bruder und, hat aber von dir hat der Bruder die Finger gelassen. Ja. Erzähl mal ja, weiter. Also ich habe mit meiner Schwester halt in einem Zimmer gewohnt und ja, ich habe da halt nie was mitgekriegt. Das kam auch irgendwie sehr viel später erst raus, als meine Schwester schon Anfang 20, glaube ich, war. Bist du eigentlich älter oder jünger als deine Schwester? Ich bin älter. Ja. Und das kam 7 Jahre raus? Älter. Mhm. Wie viel? 7 Jahre älter. 7 Jahre älter. Du hast davon nichts mitbekommen, obwohl es in eurem Zimmer stattgefunden hat. Genau. Mhm. Also wir sind ja jetzt unterschiedlich zu Bett gegangen und soweit ich das halt weiß, hat er das halt immer abends gemacht. Ja. Glaubst du, dass er es auch gemacht hat, während du geschlafen hast? Nein, das glaube ich nicht. Also du warst also dann doch nicht im Zimmer, als das geschah? Ja, also würde ich jetzt mal so behaupten. Okay. Wie kam denn das dann raus, als sie ungefähr 20 war? Also, das soll wohl so gelaufen sein. Meine Schwester hat das wahrscheinlich alles verdrängt und eine Freundin hatte sie dann mal drauf angesprochen, die ist also in dem gleichen Alter und sie hat dann wohl zu meiner Schwester gesagt, weißt du noch dein Bruder damals und so, also als sie wohl draußen im Garten gespielt haben und so, soll er da wohl auch schon irgendwie was gemacht haben und dann ist es bei meiner Schwester halt auch wieder hochgekommen und seitdem war das dann halt, dass das rauskam und dann hat sie sich auch einweisen lassen und dann fing das Ganze halt erst an, dass das halt rauskam. Wie hat denn die Familie darauf reagiert? Also geschockt, wobei ich dazu sagen muss, also meine Schwester damals, sie hat immer nur gesagt, als ich dann gesagt habe, ob wir uns treffen und so, da hat sie immer nur gesagt, ja, aber nicht drüber reden. Also geredet hat da nie einer richtig drüber. Also ich weiß auch nicht, was da richtig gelaufen ist, aber... Hat der Bruder sich denn dazu geäußert? Auch nicht. Das heißt, es gab auch keine Anzeige oder dergleichen? Doch, weil als meine Schwester in die Klinik kam, da hat die Betreuerin halt gesagt, dass sie auf jeden Fall ihn anzeigen soll, damit sie damit abschließen kann, weil sonst würde sie halt nie damit abschließen können. Sie hat das jetzt nicht gemacht, um ihn halt richtig zu bestrafen, sondern halt damit abschließen zu können und das hat sie dann auch gemacht. Was ist denn aus der Anzeige geworden? Er musste halt eine Geldstrafe zahlen, wobei die dann halt aber an meine Schwester gezahlt wurde. Also er hat jetzt keine Freiheitsstrafe bekommen, sondern er musste dann halt diese Auflage bezahlen. Soweit die Vorgeschichte. Was ist jetzt der genaue Grund, warum du mich anrufst? Ja, aber ich weiß es nicht. Also meine Mutter belastet das natürlich sehr dolle und ich habe da noch Kontakt zu meinem Bruder. Meine Schwester kam da am Anfang gar nicht mit klar und hat uns auch Vorwürfe gemacht, wie wir überhaupt noch halt Kontakt zu ihm halten können. Aber ich kann ja meinen Bruder jetzt nicht für tot erklären, der ist ja nun mal noch da und er war ja nun auch damals noch auch noch ein Kind, sage ich mal. Also ich will es damit jetzt nicht entschuldigen, aber es macht halt einfacher, dass er es nicht jetzt gemacht hat, sondern halt als er selber noch ein Kind war. Und und sie akzeptiert es jetzt halt, aber sie sagt immer, wir sollen nicht drüber reden, wenn wir halt hinfahren. Aber sie hat keinen Kontakt zum Bruder? Null. Null. Also, und sie hat auch null Kontakt zur Mutter? Nein, doch, das schon. Das schon. Ja. Wie hat denn sich die Mutter eigentlich damals, vor allen Dingen auch als es rauskam, du hast gesagt, es wurde nicht viel gesprochen, aber die Mutter wird sich ja irgendwie geäußert haben. Wie hat die Mutter sich geäußert? Hat die deiner Schwester zumindest geglaubt? Ja, das schon. Das schon. Und hat die Partei ergriffen für die Schwester? Dadurch, dass meine Mutter auch nicht so richtig weiß, was da jetzt gelaufen ist, also klar findet sie das nicht gut, aber sie hat halt auch noch Kontakt zu meinem Bruder, weil das ihr Sohn ist. Es ist halt schwierig, das eine ist die Tochter, das andere ist der Sohn. Das eine ist das Opfer, das andere ist der Täter, aber irgendwie ist das halt schwierig, da jetzt zu sagen, das ist jetzt nicht mehr mein Sohn. Also. Hat denn der Sohn mal das Gespräch mit der Mutter gesucht oder das Gespräch mit dir gesucht? Nee, auch nicht. Also das hätte ja eigentlich passieren müssen, finde ich. Ja, das Problem ist, ich meine, Schwester ist halt, was das angeht, sehr labil. Also die in der Anfangszeit war das halt so, dass sie sich auch teilweise dann halt geritzt hat oder ist dann magersüchtig geworden und jetzt hat sie selber Kinder und jetzt ist es halt ganz stabil. Und ich weiß jetzt immer nicht, wenn man sie jetzt darauf ansprechen würde, so nach dem Motto, kann man sich mal an einen Tisch setzen oder so, will ich halt nicht, dass sie irgendwie so einen Rückfall kriegt oder so. Ja, nee, so meinte ich das auch nicht. Ich finde, eigentlich hätte dein Bruder das Gespräch einmal mit dir alleine suchen müssen und auch mit deiner Mutter, um zumindest in gewisser Weise die Sache zu klären. So hängt ja so eine dunkle Wolke über eurer Familie. Ja, ich weiß jetzt, also jetzt mit meiner Schwester den Kontakt oder... Nein, ich meine... Also meine Schwester oder mich ansprechen. Nein, dass der Bruder dich ansprechen soll, hätte so, mal sollen. Aber okay. Jetzt ist das wahrscheinlich auch alles schon zu spät. Man kann natürlich auch verstehen, dass deine Mutter, das ist ja ihr Sohn, dass sie mit dem auch Kontakt haben will, wobei er etwas Schlimmes gemacht hat, aber du hast natürlich recht, er war noch sehr jung. Wenn er das als 20-Jähriger gemacht hätte, wäre das noch ein ganz anderes Ding, als wenn er es mit 14 macht. Mhm. Das ist natürlich klar. Warum sprichst du mit deinem Bruder mal nicht darüber? Wahrscheinlich aus Angst vor dem, was da rauskommt. Ich weiß es nicht. Also das würde ich an deiner Stelle schon tun. Du hast ja, kann ich mir vorstellen, dass du immer in einer irgendwie etwas verspannt bist, wenn du mit ihm zusammen bist. Ja, total, weil ich dann immer denke, wenn meine Schwester das jetzt halt mitkriegt, also jetzt heiratet er zum Beispiel im Sommer und jetzt soll ich da Trauzeugin sein. Mhm. Also er heiratet übrigens einen Mann, also er hat wahrscheinlich damals, war er in so einer Phase, wo er nicht wusste, was er genau, ja, was da abläuft oder so, auf jeden Fall. Nimm doch diese Heirat als Anlass, du sollst Trauzeugin werden, dass du dich mit ihm unterhältst und sagst, wir müssen erst mal reden, bevor ich das jetzt für dich tue. Wir müssen über die Vergangenheit reden. Es ist ja auch mal interessant zu erfahren, was er jetzt im Abstand dazu sagt. Das ist ja für ihn wahrscheinlich, wenn er noch anständige Elemente in sich hat, wird es ja wahrscheinlich für ihn eine schwere Schuld sein, die da auf ihm lastet. Ja, das hat er auch schon gesagt. Also er ist ja auch so ein Familienmensch und dass er jetzt halt an diesen Familienfeiern nicht mehr teilnehmen kann, weil er immer nur eben einer da sein kann, das belastet ihn auch und ja. Ich würde es an deiner Stelle so machen, Annika. Gerade jetzt ist das ein guter Anlass, das Gespräch zu suchen. Und je nachdem, was, ja? Ja, also für mich wäre eigentlich wichtiger, wie ich damit umgehen soll, dass man vielleicht mal meine Schwester dazu kriegt, dass man irgendwie wieder Kontakt zu ihm aufnehmen kann. Ich weiß nicht, ob das zu viel verlangt ist oder so. Das ist wirklich, das ist schwierig und vielleicht auch zu viel verlangt. Du könntest ihr vielleicht von dem Gespräch erzählen, das du mit ihm geführt hast, je nachdem, was dabei rauskommt. Wer weiß, vielleicht werden dir ja Sachen gesagt, die noch nie gesagt worden sind und du hast einen ganz anderen Eindruck. Das könntest du ihr ja mal erzählen. Mhm. Aber man kann sie nicht drängen, wieder Kontakt zu ihm aufzunehmen. Das kann man nicht machen, nach so einem Vorfall. Nee, drängen nicht, aber ich hatte ja schon Angst, überhaupt den Vorschlag zu machen, weil ich dann nicht, also es ist halt, ja, man hat darüber nie wieder gesprochen und ich habe halt Angst, dass sie dann wieder ja so einen Rückfall kriegt, wenn man darüber redet. Aber irgendwie möchte ich es auch irgendwann mal, ich möchte meinen Freund auch mal heiraten oder so und dann, ja. Ich merke, du möchtest eigentlich auch, dass die Familie wieder mehr zusammen ist. Ja, für meine Mutter schon. Für die Mutter schon. Mhm. Mhm. Und überhaupt, na klar. Ich weiß ja nicht, wenn meine Eltern mal sterben oder so, dann werden wir auch irgendwie alle mal an einem Grab stehen müssen. Da kann man jetzt nicht sagen, der eine kommt nicht oder so. Gibt es nur euch drei oder gibt es noch einen Geschwisterteil? Also es gibt deine Schwester, es gibt dich und den Bruder. Und gibt es noch jemanden? Noch einen Bruder. Noch einen Bruder. Und wie steht der zu der ganzen Sache? Ja, am Anfang hatte der auch so keinen Kontakt zu meinem Bruder, aber so mittlerweile, aber die hatten eigentlich nie so einen, die sind halt 2 Jahre auseinander, die waren jetzt total unterschiedlich. Also der, ich sag jetzt mal, der Kontakt war sowieso noch nie so richtig intensiv. Mhm, Und dann ist er mal ganz abgebrochen und so langsam ist es eigentlich wieder so wie damals. Mhm. Also Annika, ich würde es so machen an deiner Stelle. Das ist der erste Schritt, dass du mit ihm reden musst. Sowieso. Okay. Und je nachdem, was da rauskommt, erzähl es deiner Schwester. Oder wenn nichts Gravierendes dabei rauskommt, dann würde ich sie auch nicht bedrängen oder belasten damit. Aber vielleicht, vielleicht gibt es ja doch eine Brücke, über die man dann doch nach diesen vielen Jahren gehen kann. Ja. Ich weiß auch nicht, was auch meine Frage mal wäre. Ich weiß ja nicht, ob du das weißt, aber ich bin da jetzt in dem Sinne kein Opfer, aber kann man trotzdem mal irgendwie, also dass das über die Krankenkasse finanziert wird, dass man da irgendwie mal eine psychologische Beratung bekommt oder so, meinst du? Genau. Okay, das klären wir mal im Hintergrund, weil die Sendung gleich rum ist. Da ruft dich meine Psychologin nochmal an und die wird dir das genau erklären können, ob das geht. Okay? Okay. Mhm. Liebe Annika, dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena meldet sich gleich bei dir. Okay, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik. Tim Dohnke. Am Montag sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und unser Thema nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt extrem brutal. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende und freue mich auf Montagnacht. Bis dahin, tschüss.